Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute alles laue, halbe hass ich. Die lange Nacht über das politische Lied. Eine Sendung von Michael Kleff. Ich hasse Songs, die einem zu verstehen geben, dass man nichts wert ist. Ich hasse Songs, die einem zu verstehen geben, man sei geboren, um zu verlieren. Dazu bestimmt zu verlieren. Für niemanden etwas wert, zu nichts nütze. Songs, die einen runterziehen oder Songs, die sich darüber lustig machen, dass man Pech hatte oder einen schweren Weg hinter sich hat. Mir geht es darum, Songs zu singen, die euch beweisen, dass dies eure Welt ist. Und auch wenn es euch verdammt hart getroffen hat, und ihr ein Dutzend Schläge abbekommen habt, egal wie sehr es euch runtergezogen hat oder euch überrollt hat, egal welche Hautfarbe ihr habt, wie groß ihr seid, gebaut seid, mir geht es darum, die Songs zu singen, die bewirken, dass ihr stolz auf euch und eure Arbeit seid. Woody Guthrie. Ich glaube, dass nicht nur Lieder geschrieben werden müssen. Es muss auch gehandelt werden. Die Welt wird nicht durch Songs, sondern nur durch Aktionen gerettet werden. Das zentrale Motto muss sein: Denke global und handle vor Ort. You sing it with us. We'll give you the words. When I was walking that ribbon of highway. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me, and in the skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is yours. Gulf Stream waters, nobody living, nobody living ever stop me. I go walking, yes, I go walking, freedom highway, my freedom highway. Nobody living, nobody living, make me turn back. Nach seinem lebenslangen Kampf für Gerechtigkeit gegen den Vietnamkrieg, gegen die Zerstörung der Natur und gegen den Kapitalismus muss es für den heute 90-jährigen Pete Seeger ein bewegender Moment gewesen sein. Zwei Tage vor Barack Obamas Amtsantritt als neuer US-Präsident im Januar 2009 stimmte er gemeinsam mit Bruce Springsteen vor einer 500.000 Menschen vor dem Lincoln Memorial in Washington Woody Guthrie's This Land Is Your Land an. Musik spielte bei den politischen Auseinandersetzungen in den USA immer eine wichtige Rolle. Viele Lieder wurden zu Hymnen im Kampf gegen gesellschaftliche Missstände, andere spendeten Trost bei erlittenen Niederlagen. Alles laue, halbe hassig. Die lange Nacht des politischen Liedes. As we go marching, marching in the beauty of the day. A million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. Lawrence, Massachusetts, Januar 1912. 14.000 Textilarbeiter traten in einen 9 Wochen dauernden Streik gegen Hungerlöhne und Kinderarbeit. Eine führende Rolle spielten dabei vor allem Frauen. Sie trugen Transparente mit der Aufschrift »We want bread and roses too«, basierend auf einem Gedicht von James Oppenheim. Der Slogan wurde zum Motto der Arbeiter- und der Frauenbewegung. Bodies, give us bread, but give us roses. If there's one thing that's characteristic of the labor movement, it is that we never forget our heroes, we don't lose track of them, and they continue to teach us through their songs and through their lives, through the things that they said. Der im Mai 2008 verstorbene Singer-Songwriter und politische Aktivist Uta Phillips erinnert an die Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung und ihrer Lieder. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten gehört der Arbeiterführer und Liederdichter Joe Hill. Der Schwede kam 1902 nach Amerika. Er wurde Mitglied der Gewerkschaft Industrial Workers of the World und organisierte in Kalifornien bei der Southern Pacific Gesellschaft den ersten Streik mit und entdeckte dabei sein Talent, rebellische Worte in Reden und Töne zu kleiden. In einem schlampigen Ermittlungsverfahren wurde Hill 1914 trotz mangelhafter Beweise wegen Mordes verurteilt und im November 1915 hingerichtet. Weil er Songs geschrieben hat, sagt Uta Phillips, Songs, mit denen er die Probleme der Menschen und ihre möglichen Lösungen aufzeigte. Would you have freedom from wage slavery? Then come join the grand industrial band. Would you from misery and hunger be free? Come on, do your share, lend a hand. There is power, there is power in a band of working folks when they stand hand in hand. That's the power that must rule in every land. One industrial union brand. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Präsident Franklin Roosevelt machte nach seiner Wahl 1932 den Menschen, die unter den Folgen der großen Depression litten, Mut. Mit seinem ehrgeizigen Wirtschafts- und Sozialprogramm des New Deal wollte er die Krise bewältigen und Vertrauen in die Zukunft vermitteln. Im Rahmen des Works Progress Administration Programms WPA wurden nicht nur in allen Wirtschaftsbereichen großzügige Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchgeführt. Auch für die Kulturförderung stellte die Regierung im Rahmen des New Deal Mittel zur Verfügung. Der Musikhistoriker Ronald Cohn. Viele Menschen, die im Rahmen dieser kulturellen Förderungsprogramme Arbeit fanden, waren politisch linksorientiert. Die Linke erlebte im Zuge der Depression eine Renaissance in diesem Land. Die Menschen suchten nach Alternativen zum Kapitalismus. Die Sowjetunion schien gut dazustehen. Kommunismus schien zu funktionieren. Die Arbeit für politische Veränderungen wurde mit durch die staatliche Förderung möglich gemachten kulturellen Aktivitäten verbunden. Es war eine glückliche Fügung, dass eine wiedererstarkte Linke und die Künstlerszene zueinander fanden. And a lot of involved people in the arts community. In the mid-1930s, there was a group called the Composers Collective in New York City, which included Charles Seeger and Aaron Copland and Mark Blitzstein and a number of other modern composers, and they had a major impact on modern music. Mitte der 30er Jahre gründeten unter anderem Henry Cowell, Earl Robinson, Mark Blitzstein, Ellie Siegmeister, Aaron Copland und Charles Seeger in New York ein Komponistenkollektiv. Ihr Ziel? Eine eigene Musik für die Arbeiterklasse nach dem Vorbild der Arbeiten von Hanns Eisler. Das Komponistenkollektiv war wahrscheinlich die erste Gruppe in der Welt, die versuchte, einen 12-Ton-Protestsong zu schreiben. Heißt es in einer Piet-Sieger-Biografie über dessen Vater, den Musikethnologen und Komponisten Charles. Cowell and Seeger and the communist leaders of that period were basically a very small group of intellectuals. Der Musikhistoriker und Tonträgersammler Dave Samuelson über die kleine Gruppe Intellektueller um Cowell, Seeger und einige kommunistische Führer. And the music was pretty much in many ways cerebral technical exercises, which would have. Die Musik dieser Gruppe von Intellektuellen klang nach technischen Übungen, die nur Gleichgesinnte unter den Intellektuellen ansprach, aber kaum einen Menschen in Indiana oder einen Fabrikarbeiter in New Jersey. Zu ihnen fehlte den Kommunisten der Kontakt. Sie umgaben sich meistens nur mit ihresgleichen. Sie hatten keine Ahnung, was in den Köpfen der Proletarier wirklich vor sich ging. Die wollten Bing Crosby hören, Arthur Tracy und die Boswell Sisters. Und eben nicht Henry Cowell und Ruth Crawford Seeger. Das war die entscheidende Schwäche des Musikkonzepts der Kommunistischen Partei. Sie erkannte erst spät, dass sie eben nicht die Musik des Volkes präsentierte. Die lief im Radio und in den Jukeboxen. As soon as they realized that we're not playing the people's music is on the radio, it's on the jukeboxes. This is Aunt Molly Jackson again from Bell County, Kentucky. I'm going to finish for you my ragged, wearied blues. I want you to listen very closely to this now, because it was written from my heart and not from a pen. All the women in the coal camps are sitting with bowed down heads. All the women in coal camps are sitting with bowed down heads. Ragged and barefooted, and the children crying for bread. No food, no clothes for our children. I'm sure this hate would last. No food, no clothes for our children. I'm sure this hate would last. If we can't get more for labor, we'll starve to death and die. Molly, du bist auf dem richtigen Weg und wir sind auf dem falschen, meinte Charles Seeger nach einer Begegnung mit Aunt Molly Jackson und ihren Liedern über die Lebensbedingungen der Bergarbeiter Anfang der 30er Jahre. Wir haben Musik für die Menschen geschrieben, aber nicht in ihrer Sprache. Dave Samuelson beschreibt die Hinwendung der intellektuellen klassischen Komponisten zur Folkmusik, ohne dass sie ihre politischen Standpunkte als Sozialisten oder Kommunisten aufgaben. Zeitgleich entstanden in vielen Großstädten Arbeiterchöre, die von den Gewerkschaften unterstützt wurden. Dazu gehörten der Manhattan Chorus und die New Singers. Sie spielten die ersten kommunistischen Aufnahmen in Amerika ein. Zunächst war der Stil sehr von Brecht geprägt. Später, im Zuge der Bemühungen der KP, den Mainstream anzusprechen, flossen Momente der Folkmusikästhetik ein. They sort of embraced more of an American folk song aesthetic. Herbst 1935 nahmen die New Singers Bertolt Brechts Vorwärts und nicht vergessen auf, am Klavier Hans Eisler, der die Musik dafür geschrieben hatte. Dies ist die erste amerikanische Platte, die Lieder der Arbeiterklasse und revolutionäre Songs für die Massen enthält, schrieb die kommunistische Tageszeitung The Daily Worker über die Aufnahmen der New Singers. Diese Aufnahmen können eine große Rolle spielen bei der Popularisierung von Arbeitermusik durch Massenorganisationen bei Versammlungen und Veranstaltungen. Kein Arbeiter, auch wenn es keinen Phonographen oder keinen Radioempfänger im Haus gibt, sollte sich davon abhalten lassen, diese Songs zu haben und zu verbreiten, wo immer es geht. Come all of you good workers, good news to you I'll tell. Of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner and I'm a miner's son. And I'll stick with the Union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Die Almanac Singers, in der kurzen Zeit ihres Bestehens in den 40er Jahren, die wohl wirkungsvollste und populärste Musikgruppe der damaligen amerikanischen Arbeiterbewegung. In unterschiedlichen Besetzungen, neben Pete Seeger unter anderem mit Alan Lomax, Lee Hayes, Sis Cunningham und Woody Guthrie, schrieben die Almanac Singers zu volkstümlichen Melodien Lieder, die zur direkten Unterstützung ökonomischer und politischer Kämpfe dienen sollten. Remember when the AAA killed a million hogs a day? Instead of hogs, it's men today. Wow, the folks wonder, wow, wonder, wow, wonder, wow, wonder every fourth American boy. The Almanac Singers were created at a point where peace was the word. Die Almanac Singers, so Dave Samuelson, standen für den pazifistischen Kurs der amerikanischen Linken zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Songs like Plow Under. Songs wie Plow Under waren beißende Antikriegslieder. Das Album Songs for John Doe war brillant und düster zugleich, gegen Roosevelts Absicht gerichtet, das Land auf den Krieg vorzubereiten. Dann überfiel Hitler die Sowjetunion. Das Album verschwand nur 6 Wochen nach seinem Erscheinen aus den Regalen. Und 1942 sangen die Almanacs in Dear Mr. President, die wichtigste Aufgabe ist, Hitler zu schlagen. Was eine Umkehrung der bis dahin gültigen Philosophie der Linken bedeutete, erst Frieden und dann die Zerschlagung des Faschismus. Peace at first, then let's basically defeat fascism at this point. Now, Mr. President, you're commander-in-chief of our armed forces, the ships and the planes and the tanks and the horses. I guess you know best just where I can fight. All I want to be is situated right to do the most damage. I never was one to try and shirk and let the other fellow do all of the work. So when the time comes, I'll be on hand, and I can make good use of these two hands. Quit playing this banjo around with the boys and exchange it for something that makes more noise. So, Mr. President, we got this one big job to do, that's lick Mr. Hitler, and when we're through, let no one else ever take his place to trample down the human race. So what I want is you to give me a gun so we can hurry up and get the job done. People's Songs was started by Pete Seeger and friends, and they had a meeting the last day of 1945, and they decided to organize a singing left movement in the country. Ronald Cohn, der bis vor wenigen Jahren an der Universität von Indiana Musikgeschichte gelehrt hat, zur Gründung von People's Songs im Dezember 1945. Es war eine unter anderem von Pete Seeger ins Leben gerufene Gruppe vornehmlich folk-orientierter linker Komponisten und Sänger, zu deren Unterstützern auch Leonard Bernstein und Oscar Hammerstein II. Gehörten. And this would entail both a newsletter, which was called. Man gab einen Newsletter, das People's Songs Bulletin, und Songbücher heraus und organisierte Konzerte. Dahinter steckte auch die Idee, dass nicht nur professionelle Musiker Songs schreiben sollten. Das war eine Bewegung von unten. Sie erreichte ihren Höhepunkt 1948 mit der Unterstützung des Präsidentschaftskandidaten der Progressive Party, Henry Wallace. Nach dessen Scheitern ging es mit People's Songs bergab. Auch wegen finanzieller Probleme wurde die Organisation im darauffolgenden Jahr aufgelöst. The People's Songs try to keep going, but they had a lot of financial problems and they collapsed early the next year. Now let us talk about him, we'll sing about him and preach it. Talk about him, Henry Wallace is the man. Well, let us talk about him, we'll sing about him and preach it. Talk about him, Henry Wallace is the man. The impact of the music of these early leftists has been astronomical. Obwohl bis spätestens Mitte der 50er Jahre die Kommunistische Partei der USA jeglichen Einfluss auf die amerikanische Politik verloren hatte, schmälert das, so der Musikhistoriker Dave Samuelson, weder ihre Rolle beim Einsatz für die Rechte der Arbeiter noch die enorme Bedeutung der Musik dieser frühen Linken. I can't conceive of what popular music would be like today, even the alternative bands and everything, without the efforts of the Lomaxes and the Seegers and the Guthries and the Weavers and the people who follow them. Es ist kaum vorstellbar, was die populäre Musik ohne die Seegers, Woody Guthrie, die Weavers und ohne alle ihre Nachfolger wäre. Es geht auch über die Politik hinaus. Sie war so etwas wie ein Lockmittel, das die Künstler anzog. So kamen die Leute von den Broadway-Revuen mit ihren satirischen Texten, Traditionalisten mit Folk-Flair und auch Osteuropäer mit ihren ethnischen Klängen zusammen. All diese verschiedenen großartigen Musikstile trafen aufeinander. Daraus entstand etwas völlig Neues, eine bestimmte Grundhaltung, die sich bis heute auf nahezu alle Formen der populären Musik in der westlichen Welt ausgewirkt hat. This attitude continues to virtually every type of popular music you hear in throughout the world today. It's influenced by Western culture. Our fathers bled at Valley Forge. The snow was red with blood. Their faith was warm at Valley Forge. Their faith was brotherhood. Wasn't that a time? Ronald Cohn sieht eine enge Verbindungslinie zwischen den Musikern der linken Bewegung der 30er, 40er und frühen 50er Jahre und denen, die die Grundlage für das erneute Folk-Revival Anfang und Mitte der 60er legten. Sichtbarer Ausdruck, die Gründung des Songmagazins Broadside. Mit der Zuspitzung der politischen Auseinandersetzungen in den 60er Jahren wuchs das Interesse an Topical Songs. Und die Leute, die solche Sachen geschrieben haben, kamen aus der Tradition der Almanac Singers. Die Gründer vom Broadside Magazine, das 1962 zum ersten Mal erschien, waren Sis Cunningham und ihr Mann Gordon Friesen. Cunningham war Mitglied der Almanacs und hatte auch bei People Songs mitgewirkt. Woody Guthrie war eine weitere direkte Verbindung, auch wenn er wegen seiner Krankheit damals nicht mehr auftreten konnte. Und auch die Weavers, die bis Anfang der 60er Jahre auftraten, standen für diese Kontinuität. Sie reichte musikalisch und personell von den 30er bis in die 60er Jahre hinein. Und da hat auch ein Bob Dylan angefangen. There was a direct connection from the 30s, 40s, 50s into the 60s. And of course Bob Dylan is steeped in this music. Thank you. John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mother sure is proud of him. He stood so straight and tall in his uniform and all. His mother's face broke out all in a grin. Oh, son, you look so fine. I'm glad you're a son of mine. You make me proud to know you hold a gun. Do what the captain says. Lots of medals you will get. And we'll put them on the wall when you come home. When that old train pulled out, John's ma began to shout, telling everyone in the neighborhood, that's my son that's about to go. He's a soldier now, you know. She made well sure her neighbors understood. She got a letter once in a while, and her face broke into a smile as she showed them from to the people from next door. And she bragged about her son with his uniform and gun in this thing she called a good old-fashioned war. Lord, Lord, good old-fashioned war. '63 is not an end, but a beginning. 28. August 1963, als Martin Luther King beim Marsch auf Washington seine berühmte Rede »I have a dream« hielt, sorgten Peter, Paul und Mary, Odetta, Bob Dylan und John Baez für die im ganzen Land gehörte musikalische Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung. I still have a dream. Ich habe immer noch einen Traum. Es ist ein Traum, der tief im amerikanischen Traum verwurzelt ist. Ich habe einen Traum, dass sich diese Nation eines Tages erheben wird und nach dem wahren Gehalt ihres eigenen Glaubensbekenntnisses handeln wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich sind. That all men are created equal. Right here on the stage are at present, Joan Baez has once again gone before the microphones on the podium and is now beginning to entertain the vast audience. Let's listen to Joan Baez. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. Sing it! One, two, three. Am 27. Januar 1973 verkündete Präsident Richard Nixon das Ende des Vietnamkriegs. Bei den zahlreichen Demonstrationen in den Jahren davor waren viele Protestlieder zu Hymnen der Antikriegsbewegung geworden. Sie hatten einen wesentlichen Anteil beim Umschwung der öffentlichen Meinung in den USA gegen den Krieg. I am the thought of all things, thinking of wishing for something to come true. I am the wish and the wishbone that white people break for good luck, and the next day one of them falls and breaks their neck. I am the wish that makes Walt Disney wish upon a star shining like the light of truth in the darkest night. Wish upon my star, Walt Disney, for I am truth. I am the wish that makes the white faggot wish that the nachos he's eating for lunch would follow him home for dinner. I am the wish that makes the Creole lady wish she had the body of Cleopatra, the voice of Billie Holiday, the sexiness of Uncle Kit, and the apple of Abby Lincoln, for then she would be truly beautiful, and her hairdresser would have to wish if she knew for sure. I am the wish that makes George Wallace wish he could make love to Lola Falana. I am the wish that makes all niggas and Negroes wish for alligator shoes, white thighs, El Dorados, and wish that they didn't run out of wishes. I am the wish that makes Nina Simone wish she knew how it felt to be free. I am the wish all black people are wishing for. I am the wish of freedom. Yes, I am the wish of black freedom. And I wish, and I wish, and I wish, and I wish I know, and I know I wish, and I wish I know, and I know I wish, and I wish, and I know, and I know, and I know that that wish will come true. Unter anderem das Scheitern der Bürgerrechtsbewegung, die wirtschaftliche Situation der Afroamerikaner zu verbessern, führte zum Aufkommen der von Malcolm X gegründeten Black Power Bewegung. Musikalisch fand sie ihren Ausdruck in der Soul-Musik, dem Vorläufer von Rap und Hip-Hop. Wir wollen nicht nur unterhalten, sondern auch erziehen, sagte Curtis Mayfield 1967 stellvertretend für viele seiner schwarzen Musikerkollegen. People moving out. People moving in, why? Because of the color of their skin. Run, run, run, but you sure can't hide. And I, boy, and I, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the preacher. And it seems nobody learning, but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Im Ball of Confusion, ihrem apokalyptischen Hit von 1970, sangen die Temptations gegen Krieg, Rassismus, steigende Arbeitslosigkeit und eine gleichgültige Regierung an. 40 Jahre später hat dieser Song nichts von seiner Aktualität verloren. Unter anderem, weil es in den 80er und 90er Jahren keine wichtigen politischen Gegenbewegungen in den USA gab. Und auch gesellschaftlich relevante Texte in der Musik waren Mangelware. We, people that think like I do, have to stay involved. And I think we, as the generation that stopped the Vietnam War, we stopped being involved. Singer-Songwriter Steve Earle ist überzeugt, dass Musik die Welt verändern kann. Allerdings hätten sich die mit der Bürgerrechts- und Anti-Vietnam-Kriegsbewegung groß gewordenen Menschen in den vergangenen 25 Jahren nicht ausreichend eingemischt. Wir haben Kinder bekommen und Verantwortung übernommen. Die Demokratie haben wir sich selbst überlassen. Da haben wir wohl zu viel Vertrauen gehabt. Unsere Kinder sind so aufgewachsen, dass sie sich praktisch überhaupt nicht für Politik interessieren. Das war keine Rebellion gegen uns. Vielmehr haben sie gesehen, dass wir überhaupt nichts getan haben. Dafür tragen wir die Verantwortung. Das ist nicht ihre, sondern unsere Schuld. It's not about them. There's supposed to be a them. It's about us. I was walking down the street in the town where I was born. I was moving to a beat that I never felt before. So I opened up my eyes and I took a look around. I saw you written across the sky. The revolution starts now. Yeah, the revolution starts now. The revolution starts now. When you rise above your fear, but here the walls are raining down. Wir glauben als Bürger der Vereinigten Staaten, dass es unsere Pflicht ist, uns gegen das Unrecht zu wehren, das unsere Regierung in unserem Namen begeht. Nicht in unserem Namen darf unaufhörlich Krieg geführt werden. Nicht in unserem Auftrag und nicht in unserem Namen. Wir verpflichten uns zum Widerstand. Not in our name. We invade countries, bomb civilians, kill more children, letting history take its course over the graves of the nameless. Not by our hands will we supply weapons and funding for the annihilation of families on foreign soil. Not in our names will we not in our name. Vor wenigen Jahren protestierten mit dieser von dem Slam-Poeten Saul Williams geschriebenen Verpflichtungserklärung Hunderttausende von Menschen in den USA gegen den Irakkrieg und die Bush-Regierung. Für den New Yorker Musiker und Aktivisten Stefan Smith Said ist dieser Protest nicht genug. I don't think you can compare anti-Bush statements to a movement for human rights or civil rights or a movement against war on earth. Stefan Smith Said fordert dazu auf, an das enge und thematisch breite Bündnis von politischer Bewegung und Musikszene der 60er Jahre anzuknüpfen. Es wird sich jetzt zeigen müssen, ob man es schaffe, Musik wieder zu einem Werkzeug für soziale Veränderung zu nutzen. One of the most important weapons, instruments in any cause, in any movement, in any strike, is the picket sign. We wrote a song about this, it's in Spanish. We call it El Picket Sign. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Los rancheros a llore y llore, de huelga ya están bien pandos. El Picket Sign, el Picket Sign, lo llevo por todo el día. El Picket Sign, el Picket Sign. Ende der 60er Jahre trat die Gruppe El Teatro Campesino mit diesem Song bei Streiks für bessere Arbeitsbedingungen für die vor allem aus Mexiko kommenden Wanderarbeiter ein. El Picket Sign erfuhr vor 4 Jahren ein unerwartetes Revival. This movement, because that's what it is. This movement across the nation, in cities across the country. In Los Angeles fand im März 2006 die größte Demonstration in der Geschichte des amerikanischen Westens statt. Rund 500.000 Menschen protestierten gegen die Pläne, schärfere gesetzliche Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen Immigration in die Wege zu leiten. Den Soundtrack dazu lieferten jedoch nicht wie in den 60ern die Singer-Songwriter mit ihren Gitarren, sondern vor allem hispanische Bands. A world run by a handful of greedy bankers and CEOs who nobody elected can't possibly last. I'm going to tell you a number of things, but you really only have to remember two words. Not just the American government. Governments in general lie. Ay Dios, que lo que le pasa al jefe en comando. Señor, será que su cerebro no está funcionando? Será que no quiere pensar en lo que pudiera pasar si la mayoría en la nación empieza a gritar revolución? Señor presidente, lo que traes en la mente es muy diferente de lo que piensa tu gente. ¿Quiénes son tu gente? Señor presidente, son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar. War Bruce Springsteen mit vielen anderen bekannten Musikern 2004 noch vergeblich unter dem Motto Vote for Change gegen die Wiederwahl von US-Präsident Bush auf Tour, so hatte man im November 2008 mit seinem Einsatz für Barack Obama mehr Erfolg. Besonders laut meldete sich in der Schar der Musiker die Punk- und Hip-Hop-Szene zu Wort, darunter auch die Gruppe Anti-Flag, deren Mitglied Pat Sadik seine besondere Verantwortung als Musiker hervorhebt. An artist's role in a broad scheme is, as the cliche says, tell truth to power. Die Aufgabe von Künstlern ist, um ein Klischee zu benutzen, die Mächtigen mit der Wahrheit zu konfrontieren. Vor allem Musiker können das tun. Wir haben jeden Abend ein Mikrofon vor uns und können uns direkt an unser Publikum wenden. Das ist eine machtvolle Position. Andere Künstler können das nur über Umwege. Je mehr von uns über das reden, was wir als wahr ansehen, desto mehr Menschen in der breiten Bevölkerung werden in die Lage versetzt, sich ein eigenes Bild von der Wahrheit zu machen. Wenn du nur Propaganda ausgesetzt bist, hast du keine Wahl. If all you get is propaganda, you don't have anything else to bounce that idea off of, so there's no other options. Zu den Künstlerinnen, die kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es um Missstände in der Gesellschaft geht, gehört Ane DiFranco. Mit ihrer Mischung aus Punk-Attitüde und Folk-Sound in der Tradition von Woody Guthrie und Pete Seeger hat sie ohne jegliche kommerzielle Unterstützung über 3 Millionen Tonträger verkauft. Ihre Texte sind mal ausgesprochen persönlich, mal hochgradig politisch. Vor allem die amerikanischen Feministinnen haben sie zu einer Art Galionsfigur auserkoren. Eine Rolle, die Ane DiFranco jedoch ablehnt. Die Musikerin will kein Aushängeschild sein. I often get questions about the role of the artist to Ich werde oft nach der Rolle von Künstlern in der politischen Auseinandersetzung gefragt und ob ich frustriert darüber sei, dass nicht mehr politische Musiker sich an die Spitze des Kampfes gegen eine repressive Politik setzen. Ich habe darüber lange nachgedacht. Ich denke, dass Künstler letztendlich auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Wir sind keine Führer im klassischen Sinn. Songwriter sind keine Politiker. Wir kandidieren für keine Ämter. Wir reflektieren die Gesellschaft, der wir angehören. Meine Antwort auf die Frage lautet daher jetzt: Liebe Gesellschaft, wie wäre es, wenn du mich einmal inspirierst? Vielleicht bin ich eine Ausnahme. Ich war schon immer sehr politisch und stelle mich mit meinen Aussagen auf der Bühne dem Urteil der Öffentlichkeit. Aber es gibt viele andere, die Inspiration brauchen. Ein Künstler kann nicht immer nur selbst Vorbild sein. Wir müssen auch die Führungsqualitäten, die in uns allen stecken, widerspiegeln. Zusammen müssen wir die Verantwortung für Veränderung übernehmen. Sobald das Publikum für diese Veränderung steht, werden dies auch die Künstler tun. Der dabei entstehende Effekt ist nicht aufzuhalten. As soon as the audience embodies that change, then so will the artist, and there will be a resonance that's unstoppable. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media is not fooling me. 'Cause I am a poem heeding hyperdistillation. And I've got no room for a lie. So verbose. Yeah. Yes, I'm looking out over my whole human family, and I'm raising my glass in a toast. Here's to our last drink of fossil fuels. Der Publizist Dave Marsh befasst sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der populären Musik in den USA. Im Wissen um die Geschichte der Verbindung von Musik und politischer Bewegung sieht er die Voraussetzungen für gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen heute. You know, in America as it is, it sort of would be unpatriotic to teach people their own country's history. In Amerika gilt es als unpatriotisch, den Leuten ihre Geschichte zu erzählen. Vielleicht würden sie ihr Land dann nicht mehr so lieben oder es gar verändern wollen. Und das darf doch nicht sein, oder? Es wird erwartet, dass man sich für die Kommunisten und sowas entschuldigt. Zum Teufel damit. Ich meine, die Almanacs, die Weavers, Pete Seeger und Woody Guthrie, sie wollten die Welt verändern, verbessern. Das ist für Amerika eine ungewöhnliche Einstellung. Verändern, das kann man doch nicht machen. Das Motto der Roten lautete dagegen: Wenn die Verhältnisse schlecht sind, dann müssen wir sie verbessern. Deswegen haben ihre Songs heute noch Einfluss. Sie regen dazu an, über das zu schreiben, was heute passiert. Annie DiFranco macht es auf ihre Art, Bruce Springsteen auf seine. Und dann sind da auch die Rapper und die Hip-Hop-Musiker. Sie alle wissen, dass ihre Kritik an der Polizei und an den Zuständen in der Gesellschaft geschichtliche Vorgänge hat. Und dass auch der Versuch, diese Kritik zu unterdrücken, Tradition hat. Wenn ich also die Regierung der USA wäre, würde ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um zu verhindern, dass jemand von dieser Geschichte erfährt. Denn was hier unter anderem in Frage gestellt wurde und wird, ist die Legitimität der Regierung. Und das macht die Menschen stark. Because what that calls into question is a bunch of things, including the legitimacy of the government. Maybe starting with the legitimacy of the government. And it also empowers people.